Good morning, my wonderful friends. Guten Morgen, meine wundervollen Freunde. Wherever in the world you are. Wo auch immer auf der Welt ihr seid. You know, so Jesus says it's to your advantage, or it was to their advantage in the rent away, so that the encourager will come. Jesus sagte also, dass es zu ihrem Vorteil war, dass er wegging, weil dann der Ermutiger kommen konnte. This is a really staggering, I mean astonishing thought. Das ist ein erstaunlicher Gedanke. Do you know, I've heard a lot of people say this to me over the years. Über die Jahre haben viele Leute zu mir gesagt, man, wouldn't it be wonderful if you could have lived in the days when Jesus walked the earth? Man, wäre es nicht toll gewesen, zu der Zeit zu leben, als Jesus auf der Erde wandelte? And I tell them, no. Und ich sage ihnen, nein. Jesus told them it's better that he goes. Jesus sagte, dass es besser ist, dass er geht. So that he, the Holy Spirit, will come. Damit er, der Heilige Geist, kommt. My friends. Mein Freund. What is better? Was wäre besser? I mean, not what is better, but what would you rather have? Nein, was wäre dir lieber? To live in this day and age that you're walking through right now? Jetzt in der heutigen Zeit zu leben? Or to live in the time when Jesus is physically walking with you and in your house? Oder zu der Zeit, als Jesus physisch mit dir gewandelt und in deinem Haus gewesen wäre? See, most people say, man, to have Jesus here physically would be better. Die meisten würden sagen, also Jesus physisch hier zu haben wäre besser. But Jesus said no. Aber Jesus sagte nein. He said it's actually better when I go, because when he, the Holy Spirit, comes, that's better for you. Er sagte, es ist wirklich besser für euch, wenn ich gehe. Denn wenn dann der Heilige Geist kommt, ist das besser für euch. I call the Holy Spirit the ignored God. Ich nenne den Heiligen Geist den ignorierten Gott. We have ignored him so much and spent so little time with him. Wir haben ihn so oft ignoriert und so wenig Zeit mit ihm verbracht. But look what Jesus talks about the Holy Spirit in verse 8. Aber schau, was Jesus in Vers 8 über den Heiligen Geist sagt. He says, and when he comes. Und wenn er kommt. He will expose sin and prove that the world is wrong about God's righteousness. And his judgment. Wird er die Sünde aufdecken und beweisen, dass die Welt sich in Bezug auf Gottes Gerechtigkeit und seine Urteile irrt? Ah, you see, we need to go and expose sin. Ah, siehst du, wir müssen Sünde aufdecken. That's what the religious people, that's the scripture they take to justify what they're preaching. Die religiösen Leute verwenden diesen Vers, um zu rechtfertigen, was sie predigen. Well, my friend, let me tell you something here. Mein Freund, lass mich dir hier etwas sagen. I hope you can really hear what I'm saying. Ich hoffe, du verstehst wirklich, was ich sage. If Jesus said that he, the Holy Spirit, when he comes, he will expose sin. Wenn Jesus sagt, dass er die Sünde aufdecken wird, wenn er kommt, then why do you think you need to do his job? Warum denkst du denn, dass du seine Arbeit machen musst? That's his job, it's not your job. Das ist sein Job, nicht deiner. It's the Holy Spirit that will expose sin in the hearts of the life, not us. Es ist der Heilige Geist, der Sünde im Leben entlarvt, nicht wir. Ah, so we're just gonna keep praying that the Holy Spirit will expose the sin and the lives of people. Ah, dann beten wir einfach, dass der Heilige Geist Sünde im Leben der Menschen aufdeckt. Ah, really? Wirklich? Look, schau. First of all, I do really believe that we need to do our job and let the Holy Spirit do his job. I do believe that. Ich glaube wirklich, dass wir unseren Job erledigen und den Heiligen Geist seinen machen lassen müssen. But look what he says. Doch schau, was er sagt. He says in verse 9, sin because they refuse to believe in who I am. In Vers 9, Sünde, weil sie sich weigern daran zu glauben, wer ich bin. You see, the Holy Spirit, I believe, the Holy Spirit has no desire to convince the people of their individual sins. Ich glaube, der Heilige Geist hat kein Verlangen, die Menschen ihr individuellen Sünden zu überführen. But he wants to show the people that the sin is to reject Jesus, not believe in him. Sondern er möchte den Leuten zeigen, dass ihre Sünde ist, Jesus abzulehnen und nicht an ihn zu glauben. You see, I've come to the understanding. Ich bin zum Verständnis gelangt. Which I hope is correct. Was hoffentlich richtig ist. That nobody is going to hell because they have sinned. Dass niemand in die Hölle kommt, weil er gesündigt hat. I really believe it. Ich glaube das wirklich. Because it's not sin that sends people to hell, it's the sin of rejecting the sacrifice for their sin. Denn es sind nicht die Sünden, die die Leute in die Hölle kommen lassen, sondern es ist die Sünde, dass sie das Opfer für ihre Sünden ablehnen. Jesus said the sin is that they refuse to believe in who I am. Jesus sagte, die Sünde ist, dass sie sich weigern daran zu glauben, wer ich bin. Once we understand this, sobald wir das verstehen, we will also understand that we cannot preach the gospel without clearly demonstrating Jesus and his finished work. können wir nicht das Evangelium predigen, ohne ganz klar Jesus und sein vollbrachtes Werk zu demonstrieren. Paul understood that. Paulus verstand das. That's why he did everything he can so that people clearly understand what happened at the cross. Deshalb tat er alles, was er konnte, damit die Leute wirklich verstanden, was am Kreuz geschah. He says to the Galatians that he painted Christ before them. An die Galater schrieb er, dass er ihnen Christus vor Augen malte. He said to the Corinthians, when I came to you, I knew nothing, only Jesus and him crucified. Den Korinthern schrieb er, denn ich hatte mir vorgenommen, unter euch nichts anderes zu wissen als nur Jesus Christus, und zwar als Gekreuzigten. See, I believe that a lot of people in Christian countries have actually never heard the real gospel. Ich glaube, dass viele Leute in christlichen Ländern noch nie das wahre Evangelium gehört haben. I even believe that there are many people sitting in evangelical churches that have never even heard the real gospel. Ich glaube sogar, dass viele in evangelikalen Gemeinden sitzen und noch nie das wahre Evangelium gehört haben. So we have to do everything we can to really paint the full picture. Wir müssen also alles uns Mögliche tun, um wirklich das ganze Bild zu zeichnen. How can people believe in Jesus if we haven't really painted the full picture? Wie können Menschen an Jesus glauben, wenn wir nicht das vollständige Bild gezeichnet haben? So remember, once we've really preached the full gospel, also denk daran, sobald wir das volle Evangelium gepredigt haben, then the sin the Holy Spirit will convince or convict people of will be the sin of not believing in Jesus. Wird die Sünde, von die der Heilige Geist sie überführen wird, die sein, dass sie nicht an Jesus glauben. But it's very interesting how the Passion says verse 8. Es ist sehr interessant, wie die Passion Vers 8 ausdrückt. He will expose sin and he will prove that the world is wrong about God's righteousness and his judgment. Wird er die Sünde aufdecken und beweisen, dass die Welt sich in Bezug auf Gottes Gerechtigkeit und seine Urteile irrt? What's God's righteousness? Was ist Gottes Gerechtigkeit? Look at Matthew 6:33. Schau dir Matthäus 6 Vers 33 an. Seek ye first the kingdom of God and his righteousness, not your righteousness. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, nicht nach deiner Gerechtigkeit. So what's God's righteousness? Also was ist Gottes Gerechtigkeit? God's righteousness is this. Gottes Gerechtigkeit ist, that you have messed up, dass du es vermasselt hast. Jesus paid for you. Jesus für dich bezahlte. And now I have to accept the sacrifice. Und nun musst du dieses Opfer annehmen. You see, so from God's point of view, if he doesn't accept the sacrifice of Jesus 100%, he's not righteous. Aus Gottes Sicht ist es also nicht gerecht, wenn du das Opfer Jesu nicht zu 100% annimmst. So God's righteousness is this. Gottes Gerechtigkeit ist, once you believe in the sacrifice of the cross, once and for all, you will be righteous. Dass, sobald du an das Opfer am Kreuz glaubst, bist du ein für alle Mal gerecht. Unless you reject the sacrifice. Solange du dieses Opfer nicht ablehnst. So this is why no matter what you will ever do in the future, you will be righteous because of the sacrifice of Jesus. Egal was du in Zukunft tun wirst, du wirst immer gerecht sein wegen dem Opfer von Jesus. Remind yourself. Erinnere dich daran. It's not your righteousness, it's God's righteousness. Dass es nicht deine Gerechtigkeit ist, sondern Gottes Gerechtigkeit. And you know, he says he will prove to the world that it's wrong about God's righteousness. Er sagt, dass er der Welt beweisen wird, dass sie seine Gerechtigkeit missversteht. This world is trying to do so many things to get righteous before God, and that's all wrong. Die Welt versucht so vieles, um vor Gott gerecht zu sein, und das ist alles falsch. The only way to be righteous for God is to do it His way, which is to keep the cross. Der einzige Weg, vor Gott gerecht zu sein, ist sein Weg, und der führt über das Kreuz. So we need to preach a clear gospel. Wir müssen also ein klares Evangelium predigen. So that people understand it's God's righteousness and never yours. Damit die Leute verstehen, dass es Gottes Gerechtigkeit ist und niemals deine. And we can have it for free. Und die können wir umsonst haben. See you tomorrow. Bis morgen.